Reis. Du bist, du warst, du kannst, du bist, du willst, du musst, du weinst, du hast, du gehst, du willst, du musst, du lachst, du kannst alles, warum nicht das? Du kannst es, aber du willst es nicht, du kannst es, aber du willst es nicht, du kannst es, aber du willst es dich, warum? Du kannst, aber du willst es nicht, du kannst, aber du willst es nicht, du kannst, aber du willst es nicht, warum? Du lebst in einer Welt, in der du alles zerstören kannst, aber es geht nicht kaputt. Aber es geht nicht kaputt. Um dich herum bricht alles zusammen, aber du willst es nicht verstehen. Du bist der Grund, dass es noch hält. Du bist der Grund, dass es noch hält. Du bist, was du warst, was du sein willst. Was du warst, was du sein wirst. Ich erzähl dir keine Märchen, das ist halt so. Du willst es nicht begreifen, aber du kannst nicht fliehen. Du bist gefangen in der Verantwortung, die du selbst auferlegt, die du selbst von dir verlangt hast. Richtig ist, was richtig ist, das kannst du nicht ändern. Selbst wenn du dich verleugnest, du holst dich wieder ein. Träum weiter, aber wach dann auf. Du bist hier und das bleibst du auch. Komm runter von dem hohen Ross und steig ein ins Ziel. Und jetzt leb den Traum der Realität und verlier dich nicht um Frust. Hab Lust auf dich und dein Leben. Reis ist sein, Reis. Du bist, du warst, du kannst, du bist, du willst, du musst, du weinst, du kannst, du gehst, du willst, du musst, du lässt, du kannst alles, warum nicht das? Du kannst es, aber du willst es nicht. Du kannst es, aber du willst es nicht. Du kannst es, aber du willst es nicht. Warum? Du bist, was du warst, was du sein wirst. Ich erzähl dir keine Märchen, das ist halt so. Du willst es nicht begreifen, aber du kannst nicht fliehen. Du bist gefangen in der Verantwortung, die du selbst auferlegt, die du selbst von dir verlangt hast. Richtig ist, was richtig ist, das kannst du nicht ändern. Selbst wenn du dich verleugnest, du holst dich wieder ein. Träum weiter, aber wach dann auf. Du bist hier und das bleibst du auch. Komm runter von dem hohen Ross und steig ein ins Ziel. Und jetzt leb den Traum der Realität und verlier dich nicht um Frust. Hab Lust auf dich und dein Leben. Reis ist sein, Reis ist sein, Reis ist sein, Reis, Reis, Reis ist sein, Reis ist sein, Reis ist sein, Reis, Reis, Reis ist sein, Reis ist sein, Reis ist sein, Reis, Reis.